This is a radio bridge across the Zambezi and across the world. Eine Radiobrücke über den Zambezi und um die Welt. 2016 erreichte ich Binga ungefähr Ende April, gerade rechtzeitig, um die erste Feier des Internationalen Frauentages im Zentrum von Binga mitzuerleben und zu dokumentieren. Als ich Überraschung über das Datum anmerkte, wurde mir Folgendes erklärt. Internationaler Frauentag wird nach internationaler Vereinbarung am 8. März in der Hauptstadt Harare gefeiert, wonach die Feierlichkeiten sich über die Provinzen des gesamten Landes hinaus und weiter bewegen, in die Peripherien und die ländlichen Gebiete, bis sie endlich. Wir befinden uns in den Grenzregionen von Simbabwe und Sambia. Die Tonga leben hier seit Urzeiten, verbunden und getrennt durch ihren Fluss und seit 1958 geteilt durch den Kariber Stausee und die Nationalität. Zitat: Der Fluss gehört den Tonga. Im Fluss gibt es Fische und Krokodile. Unsere Vorfahren weinen. Textauszug Tonga-Hymne. Maisa Bieni. Hallo, guten Tag. Dies ist der Ort, von dem aus wir sprechen, wenn unsere Worte die Ohren globaler Zuhörer kitzeln. Frauen aus dem Sambesi-Tal haben eine Geschichte zu erzählen. Sie haben viele der Aufnahmen und ersten Sendungen gemacht. Sie sind die Protagonistinnen und die Regisseurinnen ihrer Audiodokumente. Sie führen uns an der Hand oder am Ohr tief in den Alltag auf den Höfen und zu den Arbeitsplätzen der Frauen auf dem Land. Frauen dokumentieren Frauengeschichten war der Titel unseres Oral History Projekts mit den Frauen von Subotrust. Radio wurde nicht erwähnt, außer in der Longplay-Version der Projektbeschreibung. Radio ist Territorium nationalen Sicherheitsinteresses und ein potenziell heikles Thema, nicht nur in Simbabwe. Und nicht zuletzt, wenn die Sendung in verkehrter Richtung ausgestrahlt wird, von Menschen der Randgruppen und Minderheiten ausgeht. Wollten Sie schon immer einmal einige der Geheimnisse des berühmten Tonga-Korbflechtens kennenlernen? Nun hör zu, du wirst bei den Weberinnen sitzen und es lernen, Malala zu weben. Nebenbei lernst du auch ein bisschen Chitonga, denn in dieser Sprache sprechen und singen wir hier zu beiden Seiten des Sambesi-Tals. Banagazi bedeutet Frauen, Balumi Männer. Malala ist das Palmblatt, das zum Weben verwendet wird. Ein Subo ist ein Korb für den Fischfang, von den Tonga-Frauen benutzt, als der Sambesi hier noch ein Fluss war. Bindaugo Banagazi bedeutet Geschäftsfrauen. Die Geschichte, die die Frauen des Tals zu erzählen haben, ist nicht weniger heikles Thema, sowohl am Sambesi als auch in der restlichen Welt. Selbstemanzipation von Frauen, wirtschaftliche Selbstständigkeit von Frauen durch Einheit und Teamarbeit. Sie werden es live miterleben, wie die Bindaugo Banagazi, dies ist auch ihr offiziell registrierter Name, ihren Schwestern aus Sambia ihre Geschichte erzählen. Die Geschichte der ersten Frauenfischereikooperative auf dem Karibersee. Ihre frauenfreundliche Carpenter-Rig heißt Subo. Ngazi Yamanu bedeutet Speicherhaus des Wissens. Es ist ein Name für Songwe FM Radio in Sinasongwe, Sambia. Songwe FM wurde vor mehr als 10 Jahren in Simbabwe geboren, aus der Vision eines Radios für die Menschen auf beiden Seiten des Tals. Trotz vieler Bemühungen haben Radiowellen noch nicht die Talbevölkerung zu beiden Seiten erreicht, um zu überbrücken, was trennt. Die Ton- und Radioaufnahmen der Frauen sind mit den News der Selbstemanzipation von Frauen um und über den See, auf die andere Seite und sogar in die Welt gegangen. Slow Broadcast ist auch Radio. Die Geschichten der Frauen sind und wurden aus Harddrive, CD und Online-Archiven in den Alltag anderswo gesippt, haben wie Malala in den Köpfen von Radiokünstlerinnen und Audioaktivistinnen gekocht, bis sie weich, bunt und webfähig für die Ohren sind. In Rhythmus verwoben kehren die Geschichten als erstaunliche Klangmuster und Radiogeschenke zurück, kitzeln das Hirn und bringen es und uns zum Tanzen. Zitat: Es gibt ein Muster. Du kannst es kommen und gehen hören. Radio Continental Drift hat die Frauen auf ihrem Weg der Audio- und Radio-Selbstemanzipation begleitet, den Korbweberinnen zugehört und sich von ihnen inspirieren lassen. Nach welchen Methoden und Maßen können wir Audio- und Radiofäden aus den Archiven verweben? Wie das Klangmaterial und Radiostreams schneiden oder spalten und von innen nach außen im Rund oder Helix zu Handlungslinien weben? Wie Audio-Kettfäden hinzuflechten und den Durchmesser im gemusterten Fluss von Klängen, Worten und Stimmen vergrößern. Hier ist unser Radiokorb von Sambesia für den weltweiten Rundfunk. Dalumbalogo Kutuswilila. Danke fürs Zuhören.